Sag, welches ist das größte Zeugnis? Sag, Allah. Er ist Zeuge zwischen mir und euch. Und dieser Koran ist mir eingegeben worden, damit ich euch und jeden, den er erreicht, mit ihm warne. Wollt ihr denn wahrlich bezeugen, dass es neben Allah andere Götter gibt? Sag, ich bezeuge es nicht. Sag, er ist nur ein einziger Gott und ich sage mich von dem los, was ihr ihm beigesellt.